Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir gehen jetzt in eine neue Talk Radio Woche. Und heute Nacht sind wir wieder ganz offen für alle eure Themen. Also wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ruft ganz einfach an. 0180 5678 111, oder ihr könnt auch faxen unter 0180 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Lars, und Lars ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Lars, dein Thema. Und zwar hatte ich schon mal bei dir angerufen, wegen Ich liebe mein Auto. Ja. sag mir nochmal den Autotyp, dann weiß ich, wie du bist. 6er BMW. Ja, ich weiß. Jetzt erinnere ich mich. Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Nee. Mhm. Und zwar war ich mir damals so überzeugt, so, ich liebe den Wagen und nichts anderes. Das Auto war die absolute Nummer 1 in deinem Leben, ne? Ja, genau. Der BMW. Mhm. Selbst die Frauen hatten das so nachsehen. Ja. Ne? Hat sich was verändert in deinem Leben seither? Ja, aber dolle. Ja, erzähl. Und zwar war ich mit 2 Jungs auf einer Disco, da war auch so eine Single-Party. Mhm. Und da hatte ich mir so auch so überlegt, so, ich glaube, ich brauche die Frau für mein Leben. Hast du dir da mal so überlegt? Ja, habe ich mir mal so überlegt. Denke ich auch manchmal so. Ja, ja. Ich suche noch die Frau für mein Leben. Ja. Ja, und da habe ich mit meinem Kumpel so gesprochen, weil ich bin ziemlich schüchtern, sag ich mal. Ehrlich? Ja. Aha. Und da habe ich so mal mit ihm so gesprochen, ja, könntest du nicht mal sowas für mich klar machen? Er so, ja, kein Ding und so. Ja, gut. Wir mal so rumgegangen und da gibt's ja auch so, kann man so Message losschicken. Ja. Ja, und da war, hatte ich so eine gesehen, meine Traumfrau. Kurze blonde Haare, so und so. Ja, wie groß? 1,65, ja. Ja. Also süß und putzig. Ja, ja. Und so, ich so, Zettelchen ist blöd. So gefragt, so, Axel, geh du mal hin und mach mal klar. Ja. Er so hingegangen, ja, darf ich dir mal so jemanden vorstellen? Und so, tralala und alles. Ja, und dann stand ich da nun mit Herzklopfen, dann vorgestellt, ich hier so einen ausgegeben, kennengelernt. Ja. Und du bist auch mit ihr ins Gespräch gekommen? Ja, ja. Was hast du sie gefragt? Oder was hast du zu ihr gesagt direkt am Anfang? Ja, ja, hallo, ich bin der Lars. Ich bin der Lars. Ja. Ja, mich würde ich mal gestern ein bisschen besser kennenlernen. Ja, und darauf hat sie gesagt? Ja, so wie sie heißt. Ja. Und schon war man mitten im Gespräch. Ja, schon war man im Gespräch, hat alles geredet, natürlich. Ja. Über das Auto habe ich nicht gesprochen, weil wenn man so ankommt, ja, Auto, BMW, da hat man so die Panik, so die Frau ist nur aufs Auto scharf. Mhm. Ach so. Ja, und ja gut, kam man so ins Gespräch. Ja, und wie es nun kam, sind wir nun zusammen. Ihr seid jetzt zusammen. Wie heißt denn die Glückliche? Bettina. Ja. Also, daraus schließe ich jetzt, dass Bettina die Nummer 1 geworden ist in deinem Leben und der BMW abgesackt ist auf Nummer 2. Ja, der ist verkauft. Nein, sag bloß, der ist verkauft. Mensch, Lars, das ist doch, das ist erst ein paar Wochen her, dass wir miteinander geredet haben. Ja, ja. Drei, vier Wochen. Drei, vier Wochen? Ja, ja. Und da warst du überzeugter Autonarr. Ja. Du warst Autofetischist und ich habe dich noch beschimpft, dass du dich so sehr in dein Auto da reinkniest. Ja, ja. Und die holde Weiblichkeit völlig vernachlässigst. Mhm. Jetzt hast du deinen BMW verkauft für Bettina. Ja. Das ist doch spektakulär. Ja. Ich bin völlig aus dem Häuschen, du merkst es. Aber es gab da auch noch einen Grund, und zwar... Aber warum gleich verkaufen? Ich meine, so wichtig muss eine Frau ja nur auch nicht sein, dass man das Auto gleich ganz verkauft. Ja, und zwar wegen einer Sache hatte ich sowieso mal mit meinem Anwalt gesprochen. Ja. Das war wegen so einer speziellen Sache. Ja. Und er hatte auch mal einen 6er BMW. Mhm. Und er hatte gesagt, er hatte einmal einen Unfall gebaut, ist irgendwie einen Baum geknallt. Mhm. Und da hatten nur die Lampen und... die Stoßstangen haben 10.000 Mark gekostet. Hast du gedacht, Mensch, wenn mir sowas passiert, ja, dann sehe ich aber alt aus. Das kann ich mir ja gar nicht leisten, sag ich mal. Ja. Also der Anwalt und Bettina ist schuld. Ja. Jetzt fährst du ein Lupo wahrscheinlich. Nee. Nein. Und zwar habe ich mich jetzt auch einen Kaufvertrag verschrieben, auch geschrieben, auch für einen BMW. Aha, also doch, also ganz abgesagt hast du dann. Ja, aber nicht so schlimm. Jetzt habe ich mir so einen geholt, weil ich bin ja Koblenzer eigentlich. Ja. Und ich bin jetzt, wohne auch jetzt ein Jahr hier im Norden, also in Hamburg. Ja, und da habe ich so gedacht, ja, weil ich ja oft nach Koblenz runterfahre, auch zu Freunden, hole ich mir ein Auto, was ein bisschen komfortabler ist. Also du hast jetzt wieder doch einen BMW. Ja, und was war, für einen denn? 730i Baujahr. Ja, aber, Baujahr 89. Das ist dieses E32er Modell. Ja, alter Schinken, aber ein große Wanne, ne? Ja, ist ein Sechszylinder und Also du hast weiter Spaß in Autos, das beruhigt mich, ja? Ja, das habe ich. Aber die Bettina ist die wichtigste in deinem Leben. Nummer 1. Und Bettina fährt aber auch gerne in dem alten BMW mit. Ja, die fährt da auch gerne mit. Und wenn du vor der Entscheidung stehst, am Wochenende den BMW zu putzen oder... Nee, das nicht mehr so. Oder Bettina zu küssen. Küsse lieber Bettina. Da küsse ich sie lieber. Lars, das ist wunderschön, dass das alles jetzt so seinen Lauf genommen hat. Mhm. Und ich hoffe, dass ich so ein ganz klein bisschen daran beteiligt bin. Ja. Dadurch, dass ich dir so meine Meinung sagte. Ja, also da wollte ich mich nochmal sehr bedanken. Also. Ja, bitte sehr. Viel Spaß mit dem BMW und mit Bettina. Ja. Lars, mach's gut. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Das hören wir doch gerne. Das hören wir doch gerne, wenn die jungen Leute auf den rechten Pfad kommen. Anita, 43 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ich grüße dich. Ich habe angerufen wegen dem Toten in Hamburg, der da 5 Jahre in seiner Wohnung gelegen hat. Da ist wieder sowas ganz Schlimmes passiert, ne? Ja, richtig. Was ich irgendwo nicht ganz verstehen kann. Einmal, da liegt ein Toter 15 Jahre in seiner Wohnung. Ja. Es bemerkt kein Mensch. Mhm. Und sowas kann ich nicht verstehen. Wir wohnen hier mit 8 Mietparteien in einem Haus. Mhm. Und wenn hier, sind alles gehobenes Mittelalter, wenn hier ein halbes Jahr im Sommer noch ein Tannenbaum brennt, dann mache ich mir Gedanken drum. Mhm. Denn es ist nicht normal, dass hier Tag und Nacht ein Tannenbaum brennt. Mhm. Ob Sommer, ob Winter oder Herbst oder Frühling, das ist ganz egal. Das ist einfach nicht normal. Also dieser Tote in Hamburg, das waren 5 Jahre, ne? Richtig. Dass der in seiner Wohnung, der war völlig mumifiziert, ne? Soweit so ich ist weiß. Es. Genau. Ganz schrecklich alles. Ja. Ich bin nicht so ganz informiert über diese Geschichte. Wie hat man ihn jetzt letztendlich gefunden? Ja, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Mhm. Ich weiß also nur, dass die Mutter für ihn die Miete bezahlt hat. Sie hat Strom bezahlt und Telefon. Und wie das jetzt im Endeffekt ganz rauskam, das weiß ich auch nicht, dass man ihn jetzt gefunden hat. Nur verstehen kann ich auf der einen Seite auch nicht, dass er hat seinen Flur nicht geputzt. Die Nachbarn hergehen, ihm Zettel an der Tür pinnen und dann ist der Flur nicht geputzt worden. Er reagiert nicht drauf. Mhm. Ja, da muss doch irgendwas passieren. Da mache ich mir doch Gedanken drum, wenn nichts passiert. Schlimm ist nur, dass man immer wieder solche Geschichten hört. Richtig, ne? Richtig. Und wahrscheinlich wird das noch zunehmen in der Anonymität, in der sehr viele Menschen leben. Genau. Also ich kann es noch verstehen, wenn ich in einem Hochhaus wohne mit 30, 35, 40 Mietparteien. Wenn ich unten wohne, weiß ich nicht, wer oben eingezogen ist. Dann kann ich das irgendwo noch nachvollziehen. Mhm. Aber wenn ich in einem Mietshaus wohne, denn da waren auch nicht mehr wie 8 oder 10 Mietparteien, dann fällt das auf, wenn 5 Jahre lang ein Mensch nicht gesehen wird, nicht also bemerkt wird. Ein paar Monate kann man ja vielleicht verstehen, richtig. Aber 5 Jahre ist unglaublich. Genau. Auf jeden Fall, du und ihr habt in eurem Haus einen solchen Kontakt, dass man schon nach kurzer Zeit darauf aufmerksam würde, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja, so ist ja. es. Mhm. Ja, also ich habe hier über mir eine ältere Dame wohnen, da ist der Mann vor 2 Jahren verstorben. Mhm. Und also wenn ich die einmal am Tag nicht sehe oder mal 2 Tage nicht sehe, dann mache ich mir Sorgen drum. Denn sie ist auch mittlerweile schon etwas über 70. Und dann mache ich mir Gedanken drum. Ich weiß gar nicht, wie man entgegenwirken kann. Ich wohne auch in einem Haus, wo ich die meisten Leute, ich kenne die gar nicht. Richtig. Ich wüsste gar nicht, es zu bemerken, wenn da jemand zu längerer Zeit nicht in Erscheinung treten kann. Ja, wir haben das zum Beispiel hier so geregelt, sie wohnt direkt über uns. Nun kann ihr passieren, dass sie hinfällt, gerät nicht mehr ans Telefon, was passieren kann. Dann haben wir das hier so geregelt, dann soll sie 3-mal auf den Fußboden klopfen. Und dann reagieren wir. Wir rufen erstmal an, geht keiner ans Telefon, dann gehen wir zur Tür und klingeln. Im Prinzip ist das eine optimale Lösung, richtig. Die vorbildlich ist, aber leider auch nicht überall zu realisieren ist. Ja, ist auch nicht irgendwo überall nicht nachvollziehbar, eben, genau. Ja, weil viele da nicht mitspielen. Aber ich denke mal, wenn in einem Haus junge Leute und ältere Leute zusammenwohnen, dann sollte das im Prinzip ein bisschen harmonieren. Und auf der anderen Seite sehe ich, wenn da ein Mensch 5 Jahre lang nicht gesehen wird, dann stimmt da irgendwas nicht. Und wenn dann im Fernsehen ein Pastor spricht und sagt, ach Gottchen, ja, der hat im Sommer den Tannenbaum brennen, der muss furchtbar gläubig sein, dann hat der für mich den letzten Schuss nicht gehört. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Eine Meinungsäußerung von Anita Weiler. Ich danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss, Anita. Oh, tschüss. Tschüss. Mark, 26 Jahre alt. Hi. Hallo Jürgen. Ja, jetzt zu uns beiden. Was ist dein Thema? Wir hatten auch schon mal zusammen gesprochen, zwar zum ganz anderen Thema, damals über Berti Fuchs. Ich weiß nicht, ob du das dich noch erinnern kannst. Ja, kann ich mich auch erinnern. Aber heute was ganz anderes. Was also ich mich mein erinnern. Thema ist die doppelte Staatsbürgerschaft. Ja. Das wird ja im Moment heiß diskutiert. Und der Anlass ist auch, ich habe vorhin in N3, also Nord3, eine Diskussion auch gesehen mit mehreren Parteimitgliedern und Regierungsmitgliedern und das war sehr interessant und ich finde das auch relativ problematisch, was du jetzt... Was ist denn deine Auffassung? Bist du dafür? Also bist du jetzt für die neue gesetzliche Regelung oder bist du eher auch skeptisch? Also grundsätzlich bin ich dafür, dass die Integration erleichtert werden soll. Das finde ich auf alle Fälle wichtig. Ich glaube, da sind alle gescheiten Leute, sage ich mal, für. Ja, denke ich auch. Durch alle Parteien. Weil davor, das war ja schon, also ich studiere selber auch Politikwissenschaft Und zwei davor 15 Jahre oder 12, 15 Jahre hat es ja gebraucht, dass man überhaupt eingebürgert werden kann. Mhm. Das fand ich schon relativ schwierig. Ich meine, man soll die Staatsbürgerschaft auch nicht verschwenden, verschleudern. Aber was jetzt geplant ist, also dieser Zeitraum von 8 Jahren ist es, glaube ich, den finde ich eigentlich auch angemessen. Mhm. Nur ich finde dieses Prinzip der doppelten Staatsbürgerschaft in dem Maße problematisch, dass ja, man will ja die Leute integrieren. Mhm. Und am Ende von diesem Integrationsprozess soll ja schon stehen, dass diese Leute sich in diese Gesellschaft eingliedern, das heißt also auch Deutsche werden. Das ist ja das Ende, das ist ja eigentlich das, was gefordert dass ist. Dass eben auch ein hoher Identifikationsfaktor mit dem Land und mit der Kultur gegeben ist. Genau. Ne, das ist das Ziel. Ja, richtig. Ja. Und deswegen finde ich jetzt, also ich finde es gut, also die Regelung wäre eigentlich ideal, wenn man sich vielleicht auch mit 18 für Kinder, die hier geboren sind, für eine entscheiden muss. Das finde ich auch gut. Und dass man dann auch die Deutsche nehmen kann. Nur beides, also ich, bei mir auch beim Studium, da kenne ich auch einen, der ist Türke und der sagt sich ja, ach ja, ich nehme mal die Deutsche, dann habe ich da und da noch ein paar Vorteile, aber nee, die Türkische gebe ich nicht ab, weil dann habe ich da noch zu Hause ein paar Vorteile. Also ich finde, da wird ein bisschen mit Schindluder getrieben und Staatsbürgerschaft ist ja schon eine Sache, die ja auch mit vielen Rechten und auch mit Pflichten verbunden. Genau. Also wir können gar nicht streiten, weil ich deiner Auffassung bin. Ich bin grundsätzlich auch gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Vielleicht für eine gewisse Übergangszeit ist es okay. Aber letztendlich finde ich, dass man sich entscheiden muss. Man kann auch nicht mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet sein. Genau. Es ist wirklich eine Frage auch der Identitätsfindung. Und ich glaube, dass die einfach besser funktioniert, wenn man sich auch dann auf eine Staatsbürgerschaft einlässt. Dass die Integration vereinfacht werden muss, das ist eine wunderbare Sache und auch richtig, was die Regierung jetzt macht. Aber ich nehme das sehr ernst und sehe es so, wie du es gerade gesagt hast, auf diesen beiden Gleisen zu fahren, ist bestimmt nicht die richtige Methode. Ja, das fördert auch wieder diese Zwietracht eigentlich. Ich finde, gerade was junge Türken in Deutschland das Problem, was sie haben, halt dieses hin und her gerissen sein zwischen diesen zwei Kulturen. Wenn man jetzt auch noch zwei Pässe hat, das ändert ja dann auch nichts an der Sache. Es fördert vielleicht sogar die Ghettoisierung, die so angeprangert wird. Also ich finde es gut, dass die Integration erleichtert werden soll. Mhm. Nur ich habe manchmal auch das Gefühl, dass vielleicht auch manche Ausländer gar nicht Deutsch werden wollen. Also nicht von ihrer Überzeugung kennen, sondern einfach nur, weil sie sagen, okay, dann habe ich halt den Krieg vielleicht irgendwelche Vergünstigungen hier, die andere auch kriegen. Mhm. Aber ich finde, da sollte auch schon dann eine innere Überzeugung dabei sein. Mhm. Und wenn man sich dann für eine entscheiden muss, dann muss man das genau abwägen. Und deswegen finde ich, also dieser Plan, ich hoffe nicht, dass er so durchkommt, weil man soll es ruhig so machen für Kinder, die hier geboren sind. Mhm. Am 18. Lebensjahr, okay, man kann sich entscheiden, Deutscher oder halt die andere Staatsbürgerschaft. Aber nicht beides. Das finde ich, ich glaube, das wird auch ausgenutzt und dann sagt sich einer, okay, dann werde ich mal Deutscher. Ja, aber nicht jetzt aus Überzeugung, sondern nur, weil es mir halt was bringt. Und den anderen Pass kann ich ja eh noch behalten. Eine weitere Meinungsäußerung heute in der Sendung. Diesmal von Marc. Okay, tschüss, danke. Marc. Tschüss. Monika, 49 Jahre alt. Monika. Hallo, Dominian. Guten Morgen. Sagen wir Domian. Domian? Ja. Ja, ich habe da so ein kleines Problem und es wird wahrscheinlich Menschen wie den Leuten gehen. Ältere Frau verliebt sich in einen jungen Mann und es hat furchtbar geknallt. Wobei da die Schwierigkeit ist, dass er in einer Beziehung lebt, die nicht so ganz okay ist. Und also wie jung, du bist die ältere Frau, ja. Wobei du ja gar keine ältere Frau bist mit 49. Naja, okay. Im also, schönsten Frauenalter. Ich weiß. Wie alt ist denn der Knabe? 25. Ja, also wenn die jetzt 16 gesagt hätten, hätte ich gedacht, Monika, geh mal ein bisschen in dich. Na nee. 25 ist natürlich schon sehr jung. Was macht dich denn an dem Burschen so an? Kann ich dir ja nicht genau sagen. Also heißt, wir können es beide nicht genau sagen. Das war irgendwie, weiß ich nicht, als wäre da irgendwie, nee, eine fremde Macht kannst du auch nicht sagen. Aber das hat uns irgendwie durchströmt und wir wussten, dass eigentlich mehr als nur ein Abenteuer. Wo hast du und wie hast du ihn kennengelernt? Ach, na, über so eine Datingline. Ach so. Das ist interessant. Mhm. Ja, und wie lange läuft das jetzt schon zwischen euch? Na, fast 3 Wochen. Ach so, ist ja noch ganz jung. Ja, ja. Bist du denn frei? Bist du Single? Ja, ich ja. Du ja. Und er ist in einer festen Beziehung, aber da kriselt's. Ja, ja, klar. Wie oft habt ihr euch jetzt schon gesehen überhaupt? Na, fast alle 2 Tage. Doch, alle 2 Tage. Naja. Mhm. Aber jetzt habe ich so ein bisschen Gewissensbisse, obwohl... Also A, weil er jung ist oder weil er in einer Beziehung steckt? Ja, weil er in einer Beziehung steckt, ja klar. Also das ist natürlich ein anderes Thema, ne? Ja. Also das Problem hättest du ja auch, wenn du jetzt einen 48-jährigen Mann kennengelernt hättest. Ja, das stimmt, ja. Klar. Bloß ich sag mir auch, naja... Ist das also, denn dein erster junger Liebhaber? Nö. Ah, du stehst auf Junge. Jo. Junge Männer. Weil die Älteren sind mir, also die meisten jedenfalls zu langweilig. Und die Sprüche, die ablassen, die sind immer dieselben, wobei die Figuren austauschbar sind. Ist es vielleicht auch so, dass man sich als älterer Mensch, das will ich jetzt gar nicht auf Frauen beziehen, vielleicht auch schmücken möchte mit einem jungen Menschen? Nee. Eigentlich nicht. Ich habe überlegt, ich kann mir die Jugend nicht zurückholen, aber da ich so ein lebhafter, temperamentvoller Mensch bin und eigentlich auch sehr auf der Arbeit auch mit jungen Leuten besser auskomme als mit denen in meinem Alter. Mhm, die hören dann wesentlich nicht Howard Carpendale oder sowas und ich renne zum Rammstein-Konzert als Beispiel. Da habe ich eigentlich mit jüngeren Leuten immer guten Kontakt. Ja, also kann ich wunderbar nachvollziehen, aber es gibt bestimmt, bei Männern habe ich oft den Verdacht, dass sie sich mit ganz jungen, hübschen Frauen schmücken wollen. Bei alten Schwulen habe ich manchmal auch den Verdacht, wenn sie immer so knackige Boys um sich herum haben. Aber es gibt natürlich auch eine andere Sichtweise, die, wie du die jetzt gerade begründet und geschildert hast. Aber eine andere Frage noch, und das wäre ja völlig in Ordnung. Hast du das Gefühl, dass du länger jung bleibst, wenn du mit jungen Männern zusammen bist? Das kann schon sein, ja. Ich meine, durch die eigenen Kinder ja auch. Also. Du hast wie viele Kinder? Zwei. Wie alt sind die? 26. Sind das Söhne, Töchter? Söhne? Zwei Söhne. Ist denn schon mal ein Sohn mit deinem Lover zusammengetroffen? Um Gottes Willen. Was sagen denn die Kinder dazu, dass du auch so Knaben stehst? Ja, der Dritte ist behindert, aber der Erste, ich glaube, der würde nicht mehr mit mir reden oder so. Ach, das machst du alles heimlich? Ja, klar, weil der ist ja verheiratet. Ja. Ah, der Geliebte jetzt? Nee, mein Sohn, ja klar. Also der soll das nicht machen. Sie hat ja auch mal gesagt, Mutter, du machst was falsch, die Juden schickst du weg und die Doofen nimmst. Also wir reden jetzt nicht mal über die Tatsache, dass der so jung ist, sondern wir reden jetzt darüber, dass der in festen Händen ist. Ja, klar. Ja. Wie stellt sich denn die Beziehung dar? Wieso kriselt das? Naja, weil, weiß ich nicht, sie irgendwie nicht das so gerne macht. Das hört sich jetzt doof an, was er so hätte oder so. Was hat er denn gerne? Er hat zwar so Fantasien, die für mich eigentlich ganz normal sind. Wir sprechen jetzt über Sex, oder was? Genau, ja. Und die kriegt er nicht erfüllt. Und es ist aber auch so, dass er sie nicht gerne drängt, weil... Wie alt ist das Mädel denn? 21, 20. Ja, siehste. Und da habt ihr reifen Frauen natürlich einen dicken Pluspunkt, ne? Ah, okay. Ihr seid erfahren und ihr könnt es den jungen Männern zeigen. Ja, bloß ich würde mich nicht jetzt so mit einem Jüngeren schmücken wollen, sondern ich würde ja eher denken, hoffentlich ist ihm das nicht peinlich, dass die Leute überlegen, ist das der Liebhaber oder ist das die Mutter, weil mir sind fremde Leute Wurst, sag ich ganz ehrlich, weil das kümmert sich nicht. Ich kriege auch nicht, was die machen. Aber so Leute, die kenne, da höre ich schon mal so ein bisschen hin. Natürlich ist letztendlich entscheidend das Gefühl und die Liebe. Ja. Und wenn dann noch so nur, es ist letztendlich egal. Und das ist ja bei uns so was Komisches, das kam irgendwie zur gleichen Zeit, dass er gesagt hat, das ist was anders. Ich war schon so oft verliebt, aber diesmal ist es was anders. Und mir musste ich mal sagen, Alter, geht das auch so. Monika, weißt du was, ich glaube, du bist in der besten Rolle. Das sage ich in solchen Konstellationen immer. Ja? Weil das schlechte Gewissen, wenn, muss er haben. Ich finde, du bist da ziemlich fein raus. Naja. Wenn er sich jetzt erstmal auf eine Beziehung mit dir einlässt, ist es sein Bier. Ist es nur die Frage, wie lange du das aushältst? Quasi also ich bin lieber die teilt, aber nicht die geteilt wird. Ah ja. Weißt du, weil ich bin vielleicht auch ein Mensch, der... Das heißt, du könntest in diesem Status quo, wie er jetzt im Moment herrscht, eine Weile auch noch leben. Oh ja, sehr gut so, ja. Was weil sagt er denn? Überlegt er denn, vielleicht sich zu trennen von dir? Weiß ich nicht. Er sagt ja, die haben sich auch nur zusammen schon da, weiß ich nicht, was die kauft und so. Und das Auto und tralala, das sind aber alles so, weiß ich nicht. Ich sage immer tote Sachen, weißt du? Ja klar, wie lange sind die zusammen? Ja, ich glaube 2 Jahre. Aber ich bin vielleicht auch ein Mensch, der sagt, also es gibt Leute, die können in einer Beziehung leben und es gibt Leute, die können das nicht. Und vielleicht gehöre ich dazu, zu denen, die das nicht können. Also du, weil mir sowieso immer so eine schwierigen Fälle immer nur zulaufen, weißt du? Also du würdest gar nicht es erstrebenswert finden, mit ihm in einer richtigen Beziehung zu leben? Also wenn er frei wäre, weiß ich es nicht. Also kann ich gar nicht mal so sagen. Ehrlich gesagt, Monika, sehe ich im Moment da gar kein Problem. Genieß es doch und lebt das so, wie sich das jetzt ergibt. Ja. Und er muss sehen, wie er sein Leben auf die Reihe kriegt. Ja. Ne? Es ist ja eine Frage seines Gefühls, wie ehrlich er jetzt mit auch seiner Freundin umgeht. Aber es kann ja sein, ich meine jetzt mal unter uns beiden gesprochen, dass du Glück hast und die Sache, da, wenn die eh kriselt, dass du einfach die besseren Karten hast und er sich für dich entscheidet. Jetzt verrate. Bin ich auch so ein Mensch, ich will ja keinem wehtun. Ja, ich verstehe es ja auch. Ja, ja. Weil ich habe selber schon so einige Dinge erlebt und aber das ist irgendwie fantastisch, echt. Was piept denn da gerade im Hintergrund? Ich weiß nicht, irgendjemand ruft mich an. Der soll jetzt mal warten. Jetzt erzähl mir doch bitte noch, auf was der so steht und was du so gut mit ihm machen kannst. Warten, willst du jetzt zu ihm rufen? Ja klar, also wenn schon, wenn es ist tiefe Nacht und wer hört uns denn hier groß zu? Also wir weiß ich ja nicht, nicht 0815. Ja, aber was denn sonst? die sitzen in der Badewanne albern rum und nee, so genau erzähle ich dir das. Das nicht, das ist dann doch ein bisschen zu ja. indiskret. Aber keine harten Sadomaso-Geschichten oder so. Nee, sowas ist nicht mein Ding. Also du fesselst ihn nicht und hängst ihn an die Decke oder so. Gottes Willen. Nee, das ist schon ganz lieb und schon alleine so Nähe spüren, Körper spüren, Haut riechen. Und wenn du manchmal so ein Mann oder was ich hatte, wenn du den so berührt hast, ein bisschen, oh, warten willst du schon wieder oder so. Mhm. Und das ist da nicht so, weißt du? Mhm. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, wenn du mit ihm, er ist ja mit 25, hat er einen schönen, jungen, knackigen Körper, mit fast 50 ist man da ja schon ein bisschen schrumpeliger an der einen oder anderen Stelle. Schämst du dich, wenn du mit ihm nackt in der Wanne sitzt? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee. Ja. Und das war, was vielleicht bei mir geklickt hat. Da habe ich gedacht, ey Mensch, nee, woanders, da hättest du erst mal 3 Stunden überlegt. Bitte, ich muss mal dazu sagen, Leute, die nicht ganz so dünne sind, die haben ja auch relativ glatte Haut noch. Ja, also du bist nicht ganz so dünn. Nö. Und das mag ich ja auch, weil das irgendwie, alles so kuschelig ist. Ich glaube, du bist eine recht sympathische Frau. Also ich kann deinen Freund da schon ganz gut verstehen. Monika, genieß es den jungen Mann. Wenn das ein netter Kerl ist, wie heißt er denn mit Vornamen? Alter Deike. Nee, sag's nicht genau. Ist mir ganz lieber. Nennen wir ihn Marcel. Genieß Marcel. Ja, genau. Und vielleicht rufst du mich nochmal an irgendwann und erzählst mir, wie es weitergegangen ist. Alles klar. Ich erinnere mich an Monika aus Berlin. Alles klar. Oder so ähnlich, um Berlin rum. Ja, Brandenburg ist ja auch nicht weit. Genau, ist auch nicht weit, genau. Ne? Alles Gute, viel Glück. Ciao, ciao, ciao. Ich danke dir. Tschüss. Frank, 40 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Gewichtszunahme. Ja. Gewichtszunahme. Ja. Das heißt dick sein, oder wie? Ja, dick würde ich jetzt auch wieder nicht sagen, also um nicht unfreundlich zu meiner Frau zu sein, aber ich will ganz kurz den Hintergrund aufrollen. Mhm. Eigentlich habe ich nur eine ganz simple Frage an dich, die kommt dann. Aber der Hintergrund ist der, ich kenne meine Frau seit 15 Jahren. Mhm. Seit 10 Jahren sind wir verheiratet, seit 5 Jahren haben wir ein Kind und wir führen eigentlich eine sehr glückliche Ehe. Ja. Wir lieben uns, ich liebe meine Frau. Ich würde sie niemals verlassen, auch wegen des Problems nicht, das ich gleich anspreche. Niemals. Wir fühlen uns sehr wohl zusammen, wir kuscheln auch zusammen. Aber ich hätte mich letztens auch melden können, da war eine Sendung von dir. Übrigens ganz nebenbei ein ganz großes Kompliment für deine Sendung. Ich bin erst seit ein paar Wochen mal drauf gestoßen und seitdem ein Stammzuschauer. Vielen Dank. Und finde die Sendung sehr, sehr, sehr gut gemacht. Aber jetzt zurück zu meinem Thema. Ich liebe meine Frau sehr, habe aber das Problem, ich habe gesagt, wir kennen uns seit 15 Jahren, ich habe sie kennengelernt, da hatte sie eine Traumfigur. Mhm. Sie hat damals etwa 40 Kilo gewogen, sie ist eine kleine Frau, 1,60 groß und wie gesagt, sehr, sehr schlank damals, sie war 20, 21 so etwa und seither hat sie sich eben verändert. Mhm. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht genau, was sie wiegt, ich spreche sie auch nicht drauf an, ich mache es ihr nicht zum Problem, ich reite nicht täglich drauf rum, das ist überhaupt nicht der Fall, aber ich habe persönlich selber täglich ein Problem damit. Also sie hat erheblich zugenommen? Sie hat erheblich zugenommen. Auch Was schätzt du ungefähr, wie schwer sie jetzt etwa ist? Etwa 70 Kilo. Ja. Das heißt, sie ist fast die doppelte Frau. Wie kommt das? Das kam schon früher, das hat sich ergeben, nach und nach wurde das mehr und mehr. Ich habe es bemängelt, früher habe ich irgendwie versucht, sie zu motivieren, mehr sportlich zu machen und. Aber es hat nichts genutzt und eher, ich hatte das Gefühl, ins Gegenteil umgeschlagen, sodass sie eher ablehnend war. Aber sie weiß, dass du nicht so ganz glücklich damit bist. Das weiß ich schon. Wir schlafen seit einigen Jahren nicht mehr miteinander. Wir kuscheln miteinander. Ist das die Ursache, dass du keine Leidenschaft mehr für sie entwickelst, aufgrund der Körperfülle? Ja. Mhm. Ich liebe sie ansonsten in jeder Faser. Mhm. Also du findest sie so, wie sie jetzt ist, nicht mehr geil. Ja, und ich glaube, dass sie das von sich selber auch findet. Mhm. Aber ich finde keinen Ansatzpunkt, um sie zu motivieren, dass sie selbst etwas für sich tut. Und sprecht es würde ihr gut tun. Sprecht ihr nicht darüber, dass ihr nicht miteinander mehr schlaft? Nein. Ist aber auch heikel, ne? Finde ich. Ja, es ist heikel. Eigentlich muss man das in einer engen Beziehung tun. Es ist auch so, ich will ihr das zugute halten. Das hat ja auch ganz einfache Gründe, die mit ihrem Wollen und Willen nicht unbedingt was zu tun haben. Das hat natürlich noch stärker sich entwickelt in der Richtung, nachdem sie das Kind hatte. Ne? Nur andere Frauen kriegen das in den Griff, sie kriegt das nicht in den Griff. Und ich möchte sie auch nicht durch irgendeinen Druck dahin jetzt zwingen wollen. Und es ist auch so, letzten Endes kann sie 150 Kilo wiegen, ich werde sie immer lieben. Ich würde nicht, aber trotzdem, ich habe das Problem damit. Ich rede aber auch nicht mehr mit ihr darüber, um ihr diesen Druck nicht zu machen. Ich mache mir eher Vorwürfe, dass ich, sie weiß es unausgesprochen. Ja? Andererseits dass ich da ein falsches Leitbild irgendwo habe und möchte wissen, muss man es ertragen, wenn jemand, sagen wir mal, sein Gewicht verdoppelt? Oder was soll man tun? Ich kann dir nur sagen, was ich tun würde, wenn ich an deiner Stelle wäre. Ja. Oder wenn ich mir das vorstelle, dass mein Partner oder meine Partnerin sich in ähnlicher Weise entwickelt, wie du es jetzt von deiner beschrieben hast. Ich könnte mir vorstellen, auch so reagieren wie du. Aber ich finde, zwei Fehler laufen da bei euch, nach meiner Einschätzung. Der erste Fehler ist, dass ihr nicht darüber redet, dass ihr keinen Sex mehr miteinander habt. Ich finde, sowas hängt immer in der Luft, ist immer eine unausgesprochene Spannung, wenn man darüber nicht redet. Und ich finde, du sagst, du willst ja keinen Druck machen. Okay, aber dennoch finde ich das Gespräch immer viel wichtiger. Ich würde ihr das so klipp und klar sagen, wie du es mir jetzt auch gerade gesagt hast. Da entsteht natürlich ein gewisser Druck, aber der ist dann auch egal, finde ich, weil es deine Meinung ist. Und dann könnt ihr beide euch auseinandersetzen auf dieser Ebene. So wabert ihr immer in dem Unausgesprochenen hin und her und für dich ist es ein Problem und du fühlst dich unwohl. Deine Frau wird sich auch unwohl fühlen. Vielleicht könnt ihr ja durch ein offenes Gespräch gemeinsam einen Weg finden. Kann ja sein. Oder ihr geht in eine Paarberatung mal, in eine Familienberatung, eine Eheberatung. Ne? Das sind ja alles Ansatzpunkte. Aber dieses Schweigen halte ich für das Falscheste, was man überhaupt tun kann. Vielleicht wird irgendwas aufgebrochen durch das Gespräch, entweder ein gemeinsames Gespräch zwischen euch beiden oder ihr geht in eine Eheberatung. Vor allen Dingen die Grundlage ist ja da, die Liebe ist da und auf dieser Grundlage kann man sich ja viel machen und arrangieren. Ja, auf jeden Fall. Das wäre meine Einschätzung, Frank. Mehr kann ich dir eigentlich nicht dazu sagen. Was ich dich gerade noch fragen wollte, wie geht sie denn damit um, dass es keinen Sex mehr gibt? Hast du den Eindruck, dass sie da auch sehr unglücklich drüber ist? Nein, sie thematisiert das von sich aus nicht. Mhm. Und wir arbeiten zusammen, wir kümmern uns um unseren Sohn zusammen. Mhm. Also alle diese Dinge sind eigentlich unproblematisch. Mhm. Ne? Nur dass eben im Untergrund immer dieses Problem, das ich angesprochen habe, sicher vorhanden ist, auch bei ihr. Auch wenn sie nichts dazu sagt und ich nichts mehr dazu sage. Weil, wenn ich früher was dazu gesagt habe, es keinerlei Effekt hatte, eher im Gegenteil. Deswegen wäre vielleicht diese Idee mit der Eheberatung unter Umständen das Effektivste, wenn ihr beide euch darauf einlassen wollt. Denk da mal drüber nach. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich danke dir und wünsche dir für deine Sendung alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, Frank. Tschüss. Caroline, 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Caroline. Nee, Carolina. Carolina, ne? Genau. Carolina. Mann. Ist aber kein Problem. Carolina. Ja. Was ist das Thema? Wie das es geht um meinen Vater. Ja. Und zwar ist mein Vater am 5. April dieses Jahres verstorben. Und ja, es ist für mich wahnsinnig schwer. Wie alt war er? 54. Ist er plötzlich verstorben oder war er schwer krank? Also mein Vater ist, kam ins Krankenhaus. Er war bei mehreren Ärzten gewesen und keiner konnte feststellen, was er hatte. Und dann eines Tages habe ich einen Anruf von meiner Mutter gekriegt, wir müssten meinen Vater sofort abholen und ihn ins Krankenhaus bringen. Haben wir auch gemacht, ich und meine Schwester. Wir haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Er wurde untersucht von den Arzt. Und ja, am Abend wurde uns mitgeteilt, dass er halt Tumor hatte. Wäre aber gutartig, es wäre auch kein Problem. Haben wir gesagt, gut, in Ordnung, aber also mir hat man das ein bisschen später gesagt. Mein Vater wollte es mir nicht sagen, weil ich wahnsinnig an meinem Vater gehangen habe. Wo befand sich dieser Tumor? An den Nieren. Nieren. An den Nieren, genau. Und ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ach, das macht nichts. Ja, klar. Und ja, dann hat mein Vater mir das gesagt, dass er Tumor hatte. Und ich habe natürlich dann sofort angefangen zu heulen, weil ich habe das sonst nur bei fremden Leuten gehört. Und jetzt plötzlich in der eigenen Familie und gerade mein Vater. Da Dann wurde er auch operiert, das war auch alles in Ordnung gewesen. Und mein Vater musste aber trotzdem noch natürlich im Krankenhaus bleiben und hat sich dann eine Lungenentzündung dann geholt. Ja. Und musste dann in Intensivstation. Hm. Dann kam er zur Intensivstation und dann hat er irgendwelche Bakterien in seinen Körper gekriegt, ging dann so weit, dass er eine Blutvergiftung gekriegt hat. Hm. Und er wurde dann künstlich beatmet, weil er das alleine nicht mehr gegen ankämpfen konnte. Er war am Erschienen und ja, sein Blut wurde gefiltert, also das heißt, sein Blut wurde gesäubert, damit das Blut schön sauber wird und die ganzen Bakterien vielleicht weggingen dadurch. Ja. Aber es hat nicht geklappt. Und ja, er war 5 Tage Intensivstation und ja, am 5. April hat er es dann nicht mehr geschafft, haben sie die Maschine ausgeschaltet und ja, war er dann nicht mehr da gewesen, ja. Am nächsten Tag war mein Geburtstag gewesen, also obwohl ich muss sagen, ich habe eigentlich zu 99% damit gerechnet, dass er es schaffen würde, aber dann hat er leider nicht geschafft. Warst du denn an dem letzten Tag noch bei ihm? Das ist so gewesen. Meine Mutter hat die ganzen Tage bei ihm geschlafen. Mhm. Und das wollte ich nicht, dass sie das durchmacht. Und ich habe zu ihr gesagt, lass mich bei ihm schlafen. Also sie meinte, du bist zu jung, du sollst sowas nicht mitmachen. Mhm. Habe ich gesagt, ist in Ordnung. Und ja, dann kam meine Mutter eines Tages an und sagte so, bitte bleib heute auch hier im Krankenhaus, weil ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Mhm. Also ich sagte, das ist kein Problem. Ja, dann habe ich auch da mit meiner Mutter übernachtet. Wir konnten natürlich nicht schlafen, aber wir haben versucht, so ein bisschen die Augen zuzumachen und so. Also die letzte Nacht war das? Die letzte Nacht, genau. Ja. Ja, und dann morgens so gegen 5:30, da mussten wir sofort raus. Ja, und gegen 6 kam der Arzt und meinte, tut mir leid, haben wir nichts mehr geschafft. Wir haben alles gegeben, aber das haben heißt, wir nicht mehr geschafft. Er ist während der Nacht gestorben, als ihr in dem Zimmer wart und ihr habt es gar nicht mitbekommen. Ich habe das mitbekommen, weil da war doch, ich weiß jetzt nicht, wie sich das nennt, so eine Art Fernseher, wo die ganzen Blutdrucke dran sind und die Herzklopfen und alles. Und ich habe das schon gemerkt, wie tief die Zahlen da gesunken sind. Und ich wusste schon, da läuft irgendwas schief. Mhm. Ja, dann hatte ich ganz schnell den Krankenpfleger gerufen. Ah, ja. Ah, ja. Und er kam dann halt mit den Ärzten und alle Krankenpfleger rein und hat mich und meine Mutter gebeten, nur noch rauszugehen. Aber da war es dann schon geschehen. Er war zwar noch lebendig und die haben, weil sein Blutdruck ist sehr, sehr tief gesunken, sein Herzschlag und alles. Und ja, die haben versucht, das halt wieder in Ordnung zu bringen, aber haben sie dann nicht mehr schaffen können. Bist du dann wieder in das Zimmer reingegangen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ihn mir umarmt, ich habe ihn abgeknutscht, ich habe mit ihm geredet. Ja. Also hattest du denn die Gelegenheit, am Abend vorher nochmal mit ihm zu reden? Nein, der war ja sozusagen in Koma. In Koma. Ja, so ähnlich wie Koma. Also ich kann es nicht genau erklären, aber er war fast in Koma. Also ihm war gar nicht klar, dass er sterben wird. Nein, ja, das auch nicht. Weil er kam ins Krankenhaus, wie gesagt, es hieß ja Tumor. Die Operation, die verlief auch super, aber dann mit Lungenentzündung und alles, mit den Bakterien, Blutvergiftung, dagegen konnte er dann nicht mehr kämpfen. Du hast eine Schwester noch, hast du gerade gesagt? Ich habe eine Schwester, genau. Und 23 es sind einige Monate jetzt vergangen, es ist ja auch noch gar nicht lange her. Nee, 7 Monate. Und der Schmerz ist wahrscheinlich so präsent wie im April, ne? Ja, klar. Es wird sogar noch schlimmer. Total schlimm. Es ist bei mir jetzt vor allem so, ich habe jetzt eine ganz, ganz große Angst in mir. Weil halt die Person, wo ich mich wirklich sicher gefühlt habe, ich habe mich bei ihm so sicher gefühlt, jetzt, ich habe totale Angst. Du hast ein engeres Verhältnis zu deinem Vater gehabt als zu deiner Mutter? Nee, eigentlich zu beiden. Eigentlich zu beiden, doch. Lebst du im Moment auch noch mit deiner Mutter und der Schwester zusammen in einem Haushalt? Mhm. Ja. Wir leben alle zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass vor allem, also wenn man Menschen verloren hat vor kurzem oder vielleicht auch vor einigen Monaten, dass man besonders jetzt vor der Weihnachtszeit, wenn Weihnachten vor der Tür steht, dann vielleicht noch berührter ist und sich das vorstellt. Ja, ist es auch. Mhm. Also wir halten auf jeden Fall alle noch mehr zueinander. Ich meine, wir waren schon so richtig eine ganz, ganz feste Familie. Wir haben immer zueinander gehalten, nur jetzt auf jeden Fall ist es noch extremer, weil wir sind jetzt nur noch Frauen und das Leben ist ja auch schwerer geworden. Hast du den Eindruck, wir haben oft schon Leute erzählt, wenn aus harmonischen Familien und ich habe den Eindruck, dass ihr eine gute Familie wart. Ja, sehr. Ja, wenn da ein Mensch stirbt, dass man sich mit dem Trauern gegenseitig gar nicht helfen kann, weil alle so blockiert sind in der Trauer. So ist es auch. Und vor allem, ich will meiner Mutter gegenüber nichts sagen. Also sie denkt, es läuft bei mir alles in Ordnung. Das heißt, ihr redet gar nicht viel über eure Schmerzen? Nee. Ganz wenig, weil wie gesagt, meine Mutter ist auch empfindlich und ich möchte nicht, weil sie ist ein Typ, wenn ich leide, dann leidet sie mit. Wenn ich traurig bin, ist sie dann auch traurig. Kannst du denn mit deiner Schwester darüber reden? Weniger. Wir haben auch nicht so dieses große Kontakt miteinander. Gibt es denn überhaupt jemanden, bei dem du dich... Ja, mein Freund. Dein Freund. Ja, mein Freund, meine Tante, also mit denen kann ich sehr gut darüber reden. Ich bin jeden Tag mit meinem Freund zusammen, jeden Tag im Auto. Wenn, also manchmal sage ich zu ihm, komm, lass uns ein bisschen rumfahren, weil ich reden möchte. Und ja, also es vergeht wirklich kein Tag, wo ich nicht heule. Wobei das ganz hoch wertzuschätzen ist, Carolina, dass du so einen Freund hast, mit dem das funktioniert, dass du dich mit ihm so austauschen kannst und auch eine Tante hast. Ja, das tut gut. Ja. Das ist so eine unglückliche Zeit jetzt für dich, aber man muss dann ja auch noch ein bisschen das Gute sehen. Und das Gute ist jetzt, dass dein Freund da ist und dass du dich mit ihm austauschen kannst und dass deine Tante da ist. Ja. Das wird dir sehr helfen. Allein die Tatsache, dass du weißt, ich kann bei denen mich gehen lassen emotional. Ja, ich kann da weinen, ich kann da reden und das geht denen nicht auf die Nerven, die haben da Verständnis für. Das ist, glaube ich, ganz wertvoll. Ja, auf jeden Fall. Das hilft auch. In dem Moment, nur am Abend natürlich, dann liegt man wieder im Bett und man denkt wieder über alles nach und da wird es wieder schwer, da kommen wieder die ganzen Gedanken hoch und ich liege ja jetzt, ich schlafe mit meiner Mutter in einem Zimmer, weil alleine möchte ich sie da auch nicht lassen im Schlafzimmer und ja, sie liegt dann neben mir und ich fange dann an zu heulen und drehe mich um, damit sie bloß nicht wach wird und das nicht mitkriegt und so. Also es ist echt schon problematisch jetzt, wie gesagt, mit der Angst. Ich habe vor allem jetzt Angst, alleine rauszugehen, vor allem einfach. Vor was hast du Angst? Warum hast du Angst, alleine rauszugehen? Ja, das ist die andere Frage. Und zwar, vor fünf Jahren ungefähr wurde ich zusammengeschlagen von 7 Mädchen, ganz grundlos. Auf einmal halt diese Mädchen, die halt so cool spielen wollen. Und da wurde ich zusammengeschlagen. Seitdem ist in mir eine Angst. Und jetzt, wo mein Vater weg ist, ist die Angst noch größer. Ist diese Angst nochmal richtig ausgebrochen aus dir? Ja. Das ist jetzt wieder alles hochgekommen. Sagen wir es mal so, die ist zwar eigentlich noch nie richtig weggegangen. Ich bin auch beim Psychotherapeuten deswegen gewesen, aber es hat auch alles nicht so viel gebracht. Also es kann sein, dass durch diesen Trauerfall vielleicht viele Dinge in dir wieder so aufgerissen sind, ja, die du schon verarbeitet hattest oder... Genau so ist das, ja. Gehst du auch zum Friedhof oder meidest du diesen Ort? Kann ich nicht, weil mein Vaters Wunsch ist es immer gewesen, wenn er eines Tages sterben wird, dass er in Italien beerdigt wird bei seinen Eltern. Weil er hat auch seinen Vater mit 3 Jahren verloren und seine Mutter vor 2 Jahren und er hat immer zu uns gesagt, wenn ich eines Tages sterbe, dann möchte ich in Italien beerdigt werden. Bedauerst du das, dass du so keinen Ort hast? Ja, das ist es auch, weil mein einziger Wunsch wäre es jetzt natürlich, in Italien zu sein und nur auf den Friedhof hingehen zu können. Aber ich kann es ja nicht machen. Wir waren jetzt dieses Jahr 3-mal in Italien gewesen, halt aus diesem Grund, weil ich auf jeden Fall bei meinem Vater sein wollte. Und deswegen, also es ist wirklich schwer. Du hast gerade gesagt, dass du wegen dieser Angst damals auch schon mal bei einem Psychotherapeuten warst. Ja, genau. Mir ist gerade durch den Kopf gegangen, vielleicht wäre es doch auch eine ganz gute Sache, wenn du gerade jetzt, wo du so angeschlagen bist emotional und auch das Gefühl hast, mir scheint das so, dass du es vielleicht gar nicht alleine richtig gebacken kriegst, nicht mal mit der Hilfe deines Freundes und der Tante, dass du vielleicht doch nochmal einige Gespräche und einige Stunden zu einem Psychotherapeuten gehst. Ja, das habe ich auch demnächst vor. Ja, ich halte das für eine gute Idee. Also das kann dir nur helfen und es kann dich auch ein bisschen wieder aufbauen und auffangen vor allen Dingen. Letztendlich musst du mit der Trauer natürlich allein zurande kommen, aber etwas professionelle Hilfe, gerade wenn auch diese Ängste durch dich wieder durchbrechen, finde ich gut und für dich sicher sehr wichtig. Ja, sicher, auf jeden Fall. Also wie gesagt, jetzt auch durch diese Angst, ich habe jetzt auch keine Arbeitsstelle mehr, ich bin momentan arbeitslos, weil ich einfach Angst habe, rauszugehen. Ja, da muss etwas geschehen, Carolina. Also ich finde, dass du zu einem Therapeuten gehen sollst. Unbedingt und ganz schnell. Und ich beglückwünsche dich zu deinem Freund. Freue dich in deiner Trauer, dass du dann so einen tollen Menschen hast. Ja, das ist so viel wert. Das bin ist ich auch froh drüber. Ja, das ist wunderbar. Und ich würde dir auch gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke Dunajski, vielleicht jetzt nochmal ein paar Worte sprichst. Ja, das wäre ganz lieb. Carolina, leg mal auf und die Elke ruft dich an und ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Dankeschön, Domen, für dich auch. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, 1 Uhr 39 und 45 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.40 Uhr und 51 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das im WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute offen für alle eure Themen, alle eure Anliegen. Wenn ihr mit mir reden wollt, ruft mich ganz einfach an hier im Studio in Köln unter 0180 5678 111, und ihr könnt ihr mir auch faxen unter 0180 5678 110. Dann möchte ich euch schon mal das Thema von morgen erzählen. Morgen heißt unser Thema Erwischt und Ertappt. Und es gibt noch eine Programmänderung für diese Woche. Der für Donnerstag angekündigte Hans Meiser, der hier zu mir ins Studio kommen wollte, ist verschoben worden auf den 26.01. Also Hans Meiser wird nicht diese Woche hier bei uns bei mir zu Gast sein und sich euch, meinem Publikum, stellen, sondern im Januar in der Nacht vom 26.01. auf 27.01. Und darauf freuen wir uns dann noch sehr. Jetzt geht's weiter mit Alexandra, und die ist 29 Jahre alt. Alexandra. Ja, hallo. Ja. Ja, also ich habe ein Problem, oder war es ein Problem? Ich meine, also ich arbeite auf einer Flirtline. Mhm. Ich habe einen Freund, ich habe zwei Kinder. Und auf jeden Fall ist eben so, ich habe eben einfach das Problem, wenn ich mal jemanden wahnsinnig nett finde auf dieser Line, dann muss ich mich einfach mit diesem Mann treffen. Ne? Es ist fast so wie ein innerer Zwang. Ja, irgendwie, ja. Sag mal kurz noch ein paar Facts. Wie oft machst du es? Wie oft arbeitest du? Ich kann da arbeiten, wie ich will und wann ich will. Ja, also wie oft jede Tages- und Nachtzeit. Arbeitest du von zu Hause aus? Kann man das so schalten? Oder bist du dann irgendwo in einem Büro? Oder? Ja, das kann ich so oder so machen. Mhm, ja. Also wie ich es eigentlich gerade möchte. Und du bist quasi so eine Frau, die Leute auf dieser Line hält, ne? In ja, dieser genau. Telefonleitung, damit die möglichst lange da quatschen und viel Geld lassen. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich warne jetzt im Moment, in diesem Moment, alle Männer davon, diese 090-Nummer zu wählen. Alexander, du schaufelst gerade deinen eigenen Untergang. Ja, das ist egal. Man wird deine Stimme erkennen, dein Arbeitgeber wird jetzt deine Stimme erkennen. Nee, glaube ich nicht. Nee? Aber du hast sehr markante Stimme. Ja, sicherlich, klar, aber nee, ich finde es einfach total beschissen. Also du arbeitest auf einer 090er-Nummer und du sprichst hier ganz klar eine Warnung aus. Leute, Männer, ruft da nicht an, das ist Abzockerei. Stimmt das? Ja, ich auch so. Mhm. Ich meine, okay, es gibt auch... Warum arbeitest du denn dann da, wenn du das moralisch so verwerflich findest? Ja, okay, ich meine, ich brauche einfach die Kohle. Mhm. Sag mir es einfach mal. Ist natürlich immer entwaffnend, ne? Bitte? Ist natürlich immer entwaffnend, wenn man das... Ja, aber es ist ein guter Zug von dir dennoch, dass du uns hier warnst. Nee, ich meine, es ist einfach so, ne? Mhm. Ich meine, da sind wahnsinnig nette Männer dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Sag uns doch mal so ein paar Tricks, die du drauf hast, wie du die Männer in der Leitung hältst. Nee, ich meine, ich habe gar keine Tricks, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin einfach so, wie ich bin. Mhm. Ich sage denen das ganz ehrlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon ziemlich viele Männer privat angerufen. Mhm. Ich meine, das hat meine Telefonrechnung enorm in die Höhe getrieben. Ne? Na gut, das war ja keine 090er-Nummer dann. Nee, aber ich meine trotzdem, ich meine, wenn ich sonst schon mal eine 78 Mark Telefonnummer gehabt habe oder Telefonrechnung gehabt habe und sonst schon mal 600 Mark. Das ist natürlich ein Unterschied. Also ich merke schon, wir haben zwei Themen. Wir haben das Thema, du bist, arbeitest auf so einer Line. Ja, genau. Und das andere Thema ist, dass du dich mit diesen Männern dann treffen musst, wenn du die nett findest. Und auch privat. Nee, ich muss das nicht, aber ich mache das einfach. Ja. Wie viele Männer hast du denn schon getroffen so? Oh, 7 oder 8, ich weiß es nicht. Und ist dann da auch was entstanden raus? Ja. Hast du mit denen Sex gehabt? Ja, habe ich auch gehabt, ja. Dann schon beim ersten Mal, wenn du die getroffen hast? Nein. Aha. Wie viel gibt es denn? Gibt es diese 7 Männer? Hast du so ein ganzes Geflecht von Männern um dich herum? Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, es gibt ein paar Männer. Bei manchen habe ich gedacht, oh Gott, da steht der Dirk Bach vor mir. Ne? Nichts gegen Dirk Bach. Ein wunderbarer Mann. Da habe ich echt abgedankt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und einmal, also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe mich in einen wahnsinnig verliebt. Mhm. Den habe ich nicht nur einmal gesehen, den habe ich öfters gesehen, also eigentlich jede Woche. Mhm. Der hat mich jedes Mal abgeholt und so weiter. Ne? Bis heute? Nee, jetzt nicht mehr, seit 3 Tagen. Aha. Und genau das ist eigentlich das, was mir eigentlich zu schaffen macht. Dass es nicht mehr läuft mit diesem Mann. Ja, er hat sich eben einfach in eine andere Frau verliebt. Jetzt haben wir ein drittes Thema. Du bist unglücklich verliebt. Ja, das ist eigentlich. Aber ich meine, ich habe einen wahnsinnig süßen Mann daheim. Ich wollte gerade sagen, einen Freund daheim und ich habe zwei Kinder daheim. Du hast einen wahnsinnig süßen Mann zu Hause. Und du hast Kinder zu Hause. Was treibt dich denn immer in die Arme anderer Männer? Ich weiß es nicht. Ist es die Leidenschaft? Willst du, brauchst du den anderen Sex? Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege meinen Sex zu Hause, so wie ich das möchte. Und der gefällt dir auch gut? Ja, der ist super, der ist absolut super. Aber ich weiß es nicht, warum immer wieder, ich glaube irgendwo, ich brauche die Bestätigung. Warum wird Alexandra immer schwach? Ich weiß es nicht. Naja, aber ich meine, das ist schon ein Ansatz, ne, wenn du sagst, ich brauche die Bestätigung. Du bist vielleicht ich eine... Ich denke einfach mal, dass ich einfach die Bestätigung Du bist eine Jägerin. Ich weiß es du bist, nicht. Du brauchst einfach diesen Thrill, einen Mann zu jagen und das Gefühl zu haben, ich hab ihn und er macht mir Komplimente. Ja, sicherlich, klar, aber ich weiß nicht, warum das so ist. Aber da fühlt man sich doch wahrscheinlich ziemlich beschissen, ne? Vor allen Dingen, wenn man in einer guten Beziehung lebt. Ich sag ja, also ich meine, ich kann absolut nichts bezweifeln in meiner Beziehung, in keinster Weise. Das ist wirklich eine üble Lage. Ich habe eine absolut super Beziehung, der Mann, der macht alles. Weißt du, ich würde ja sagen, Alexandra, triff dich mit 1000 Männern, die du toll findest und hol dir deine Bestätigung, wenn du Single wärst. Ne? Ja, aber so... Ja, das weiß ich ja, dass das beschissen ist, das weiß ich. Wie lange bist du mit deinem sehr, sehr netten Mann zusammen schon? Jetzt am 14. November waren 6 Jahre. 6 Jahre. Ja. Eine ganz solide alte Beziehung. Und er macht mir sämtliche Angebote und er will mich heiraten und alles Mögliche. Ich habe aber Angst vorm Heiraten, weil also diese zwei Kinder kommen einfach von der ersten Beziehung her. Aber er akzeptiert die Kinder, so wie sie sind, als seine Kinder. Ihr seid 6 Jahre zusammen, sagst du. Ja. Treibst du dieses Spiel auch vielleicht über andere Wege als über diese Lines schon seit vielen Jahren? Nein. Erst durch diese Arbeit? Erst durch diese Lines. Kann es sein, ich frage trotzdem, du lobst diese Beziehung so in alle Himmel, dass du da doch irgendwas vermisst? Nein, ich glaub's nicht. Ich meine, ich habe... Legt er dir vielleicht zu viel alles zu Füßen? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich meine, der Mann, der macht alles für mich. Was? Vielleicht ist das der Fehler. Und ich meine, ich habe die letzten paar Wochen, bin ich einfach mal, was weiß ich, Freitagabend habe ich gesagt, ich gehe da und dahin und ich komme da und da wieder heim. Ja, mein Gott, dann bin ich eben mittags um 2 wieder heimgekommen, ne? Oder um 3 oder um 4 oder 5, ne? Ich vermisse eigentlich in dieser einen Beziehung nur eins und das ist ganz, ganz einfach, das ist Weggehen. Ich will einfach mal wieder unter Leute kommen. Also der sitzt zu Hause und ist der Hausmann und möchte schon mit dir auf dem Sofa sitzen, Fernsehen gucken und kuscheln. Nee, das ist ganz einfach so. Ich meine, der hat einfach einen harten Job und der kommt abends heim und dann ist er fertig. Und du willst im Prinzip auch was erleben. Ja, genau. Ja. Ich will einfach mal tanzen gehen oder ach, was weiß ich, irgendwas. Ne? Hast du ihm das so gesagt schon? Ja, das habe ich schon 100.000 Mal gesagt. Aber dafür ist er zu müde dann. Nee, und dann sagt er immer wieder, ja, die Kinder und ich möchte die Kinder nicht irgendwo weggeben und so weiter und so fort. Ne? Also Alexandra, die Lage ist kompliziert, ne? Finde ich. Ja, die ist kompliziert. Also wenn du erhobenen Hauptes in deiner Beziehung weiter leben willst oder überhaupt niederleben willst, musst du im Prinzip diese anderen Sachen über kurz oder lang lassen. Oder du musst diese Beziehung überdenken. Weil du betrügst einfach deinen Freund. Du betrügst ihn natürlich. Ja, klar, ich weiß das. Ich möchte ihn gar nicht betrügen, aber... Und ich will dir jetzt hier ein richtig schlechtes Gewissen einreden. Ja, hoffentlich. Das kannst du mit diesem netten Mann nicht machen. Irgendwann, ich habe einen oder sei Frau genug und gestehe es, leg's auf den Tisch und dann haben alle gleiche Chancen. Aber da bist du... Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen zu der Domian, also... Ich liebe meinen Freund ohne Ende. So. Ich will ihn niemals weggeben. Das ist ein Wort. Und du lässt ab sofort, Alexandra, die Finger von anderen Männern. Und wehe, ich kriege irgendwas noch mit von irgendwelchen anderen Leuten, dass du wieder da flirtest auf deinen Lines privat. Ja, okay, auf der Lines flirte ich weiter. Ja gut, flirten darfst du. Aber du darfst dich... Das ist meine Kohle, ne? Ja, okay, flirten darfst du. Aber darüber hinaus bitte nichts. Auch kein Telefonsex mit fremden Männern. Ja, okay, mein Telefonsex hin oder her. Ich meine, das ist wieder ein anderes Thema. Ne? Das ist auch ein bisschen fremdgehen, Telefonsex. Alexandra, genieße das, dass du so eine wunderbare Beziehung hast. Und musst es sehr wertschätzen. Also ich sage dir jetzt mal eins. Ich meine, du hast eine absolut super Sendung, aber wenn du mal wieder das Thema Telefonsex hast, dann rufen wir dich an. Ich glaube, du hast da sehr viel zu erzählen. Ja. Ich höre das im Tarnbrüll, der Stimme schon. Ich höre solche, ne? Vielleicht sollten wir uns am Mittwoch mal über Telefonsex unterhalten, wir beiden. Wir beide? Ja, vielleicht, ja. Ne? Bist okay, du schon mal, ihr habt da nein. normalerweise meine Nummer. Bist du beim Telefonsex schon mal erwischt worden? Nein. Schade, dann hätten wir dich morgen angerufen. Morgen heißt das Thema ja erwischt und ertappt. Nee, also. Dann müssen wir Mittwoch miteinander. Wir beide. Wir haben deine Telefonnummer. Wir reden Mittwoch miteinander über das Thema Telefonsex. Okay, aber ob ich auf diese Zeit noch zu Hause bin, das weiß ich nicht. Gut, mein Redakteur, der Wolfram Spielkowski, wird das mit dir absprechen, wann du Zeit hast. Ja, und dann will ich von dir, wollen wir alle von dir heiße Storys hören. Ja, klar. Ja, also richte dich auf ein. Ey, das gibt es absolut richtig. Ich werde absolut indiskret fragen. Da kannst du dich drauf einstellen. Auf jeden Fall, Domian, Alexander. Ich weiß zwar, dass du, egal wie rum. Ja. Auf jeden Fall finde ich dich wahnsinnig süß. Ach, das geht wieder runter wie Butter. Wir hören uns diese Woche noch. Ja, okay. Mach's gut. Tschüss, Alexander. Okay, tschüss. Ciao. Ach, wie sie schon ciao sagt. René, 27. Moin. Grüß dich. Ja. Mein Thema ist Job oder Partnerschaft. Du stehst vor dem Problem Frau oder Beruf, Karriere oder was? Ja, so ungefähr. Also ich habe das Problem, ich habe nächstes Jahr das Angebot, 120 Tage im Jahr unterwegs zu sein mit einem super geilen Job und ich weiß genau, meine Freundin wird nicht mitspielen. Das heißt, du bist so sehr unterwegs, dass du dich gar nicht mehr um sie groß kümmern könntest? Ja, das Problem liegt noch darin, dass ich in Hamburg wohne, meine Freundin in Hannover und wir eigentlich nächstes Jahr zusammenziehen wollten. Die Nummer ist auch, dass ich nächstes Jahr eine Eigentumswohnung kaufen wollte und die wir vielleicht auch zusammen kaufen wollten. Und ich habe jetzt halt dieses Angebot, dass ich nächstes Jahr 120 Tage Formel 1 machen könnte. Und als was? Das wird sich rausstellen, entweder als Kameraassistent oder Kameramann. Also ein Job ähnlich. Das heißt wirklich viel unterwegs und sehr eingespannt. Sehr eingespannt. Das heißt also, es ist nicht nur, wenn man... Also, man ist nicht nur die 120 Tage unterwegs, sondern man kommt auch nach Hause und ist dann sicherlich zwei, drei Tage erstmal einfach nur tot. Wirklich platt. Bedeutet das für dich auch also eine wichtige weitere Stufe für deine Karriere, wenn du das annimmst? Sicherlich. Ja, das heißt, daraus könnten dann wieder interessante andere Dinge resultieren. Sicherlich. Also ich denke mal, es wird sicherlich im ersten Jahr so sein, dass ich die Assistenz machen würde und... Ich sag mal, im Jahr drauf vielleicht auch Kamera. Also dieses Angebot ist schon eine richtige Chance für dich. Ja. Ja. Es ist nicht nur kohletechnisch, sondern auch sicherlich finanziell einfach, auch karrieretechnisch. Das heißt, wenn du das nicht machen würdest, bestünde unter Umständen die Gefahr, dass du... Dass ich mich in 5 Jahren ärgere. Ja, dass du viele Jahre oder irgendwann später sagst, Mann, scheiße, hätte ich doch bloß gemacht. Genau. Dann könnte ich da und da und da stehen. Genau. Was sagt sie denn jetzt dazu? Also ich habe es mal angedeutet und... es ist das Thema, also der Tenor, dass sie dann ganz einfach sagt, okay, dann kommt sie erstmal nicht nach Hamburg. Wir sind jetzt fast 2 Jahre zusammen und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe überhaupt keinen Bock mehr drauf, zu sagen, okay, man sieht sich jede Woche, alle 2 Wochen, je nachdem wie die Joblage ist, auch nur alle 3 Wochen. Und dann meistens auch immer nur für 2, 3 Tage. Ich habe das große Glück, dass meine Freundin einen Job hat, wo sie sich ihre Zeit relativ frei einteilen kann und sagen kann, okay, ich kann auch mal unter der Woche frei machen, sodass wir also schon mal so 3, 4, 5 Tage am Stück haben, wo wir uns sehen können. Aber es ist irgendwo keine Grundlage für eine Beziehung. Irgendwo, ne? Also, 120 Tage im Jahr, jetzt muss ich das mal gerade bedenken. Was bedeutet das denn? Das sind 4 Monate. Das sind 4 Monate, das ist ja nun auch nicht so viel. Ne? Ja gut, ich sag mal... Ich habe meine Jobs hier in Hamburg noch, ich hab andere Nummern, wo ich auch noch viel unterwegs bin. Also ich habe zum Beispiel vor 3 Jahren bin ich 230 Tage im Jahr unterwegs gewesen. Also nee, ich sehe das für mein eigenes Leben auch so, dass die Priorität die Liebe hat. Dennoch ist es natürlich auch wichtig, dass man einen Beruf macht, der einem Spaß macht und dass man da vorankommt. Man darf natürlich nicht für den Beruf Menschen opfern, Liebe opfern. Deswegen versuche ich für mich auch, das immer so in eine Balance zu kriegen. Also ich hab ganz klar das Problem, dass ich entweder, also bei mir hat sicherlich der Job irgendwo eine gewisse Priorität, weil ich auch eine gewisse Krankheitsgeschichte hinter mir habe. Ich habe 14 Jahre lang Migräne gehabt, habe früher Steuerfachgehilfe gelernt und in dem dem Moment, wo ich Stress hatte, wusste ich genau, 3 Stunden später habe ich Kopfschmerzen. Kann man denn jetzt in dem Fall nicht irgendetwas, dass man einen Kompromiss findet? Dass man das so sagt, mein Gott, diese 4 Monate ziehe ich jetzt durch, oder dass du das mit deiner Freundin besprichst, das ziehen wir, wir entscheiden das. Dafür trittst du ein bisschen kürzer mit deinen anderen Jobs. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie du da drin hängst. Könntest du ihr das denn nicht da auch so ein bisschen schmackhaft machen? Ja, ich sag mal, wenn ich jetzt andere Jobs habe, wo ich auch am Reisen bin, dann versuche ich das schon, weil ich halt teilweise auch Eigenproduktionen habe, versuche ich dann schon so zu verbinden, dass ich sie teilweise mitnehmen kann. Ja, oder sowas, genau, ja. Weil ja. ob ich nun das Einzelzimmer gestellt kriege, was meistens ja dann doch Doppelzimmer sind, und ich dann nochmal die 30 Mark für das Doppelzimmer drauflege, das interessiert mich wirklich eigentlich nicht. Ich finde, du solltest... Ist sehr schwierig, das jetzt sehr konkret zu sagen, weil ich deinen gesamten Lebenszusammenhang gar nicht kenne. Aber so, nachdem, wie du es beschrieben hast, finde ich, dass du diese Formel-1-Sache machen solltest. Auf jeden Fall dich weiter um diese Frau bemühst, indem du andere Sachen, wie ich es gerade schon sagte, zurücksteckst. Mein Problem ist ganz einfach nur, dass ich sehe, wenn ich das annehme, dass ich die Frau einfach verliere. Und das will ich eigentlich nicht. Wenn du sie wirklich verlierst und du es wirklich nicht willst wegen dieser 4 Monate, dann mach es nicht. Aber ich denke, dass man das doch irgendwie hinkriegen müsste. Mensch. Ja, bloß ich weiß genau, wenn die Nummer so laufen würde, dass ich sage, okay, ich verzichte darauf. Also dafür habe ich schon auf gewisse andere Dinge verzichtet. Habe ich auch gerne gemacht. Gibt kein Thema. Ich mache es dann auch oft so, wenn ich ein Angebot kriege, sage ich nicht direkt zu, sondern telefoniere erst mit meiner Freundin und sage, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und dann fängt sie sofort an, ja, jetzt überträgst du mir die Verantwortung. Dann sage ich, nein, tue ich nicht, sondern ich will es mit dir gemeinsam entscheiden. Ich glaube, dass wir das jetzt nicht mehr hier aufdröseln können, René. Nee, sicherlich nicht. Das habe ich nicht. Ich habe nämlich noch den Hermann in der Leitung, sehe ich hier gerade, den ich kurz gerne noch dran nehmen würde wollen. Das, was ich sagen kann aus der Entfernung, habe ich gesagt. Sonst müssten wir uns wahrscheinlich 2 Stunden unterhalten, um das genau noch zu sagen. Selbst dann wird wahrscheinlich... Dann wahrscheinlich auch nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall die richtige Entscheidung für dich und deine Frau. Ein Wort noch? Ja. Super Sendung. Dankeschön. Tschüss, René. Tschüss. Also, der angekündigte Hermann ist noch dran. Der ist 42. Ja. Ja. Hallo, Domian. Hallo. Ja, ich bin der Hermann. Ich wollte mal was anderes tun. Nicht nur meine Sorgen preisgeben, sondern einfach meine Gefühle und meine Freude. Ja, leg los. Ganz einfach. Wenn man die Geschichte so sieht, wie ich gelebt habe, das glaubt man nicht. Ich bin arm geboren, mehr oder weniger in der Gosse. Und meine schulischen Leistungen waren mittelprächtig. Ich habe mir dann gesagt, na ja gut, wenn du arm geboren bist, musst du reich heiraten. Habe ich getan. Hast du getan? Ja, habe ich getan. Wie hast du eine Millionärin gesucht? Ja, ich habe mir eine reiche Frau geholt. Mit der war ich 7 Jahre verheiratet. Das war flix das 7. Jahr, ist ja klar. Ja. Nach 7 Jahren habe ich mich scheiden lassen. Natürlich, was macht eine reiche Frau? Sie geht tanzen, sie geht aus. Sie hat ihre Verpflichtungen. Ja. Und es war natürlich, wie es kommen musste. Das erste Kind war nicht von mir. Macht ja nichts. Du können mir nicht die ganze Lebensgeschichte mehr erzählen, Hermann. Wie geht's dir denn jetzt im Moment? Ja, jetzt im Moment ganz einfach. Du hast Kohle? Ja, mittelprächtig. Mittelprächtig. Mittelprächtig. Ja. Ich habe Konkurs gemacht. Ja. 1996. Eine eigene Firma gehabt, eine Sanitärfirma. Mit 13, 14, 15 Mann. Ich habe eine eigene Gaststätte gehabt, weil meine zweite Frau kommt aus der Gastronomie. Aber jetzt bist du pleite im Moment. Ich habe ein Hotel gehabt. Von was lebst du? Jetzt Konkurs. Und was, von was lebst du im Moment? Im Moment, am Anfang habe ich gelebt vom Sozialamt. 4 Monate lang. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Sozialamt zahlt auch den Deutschen gut. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn man das also wirklich beantragt und alles durchsetzt. Mein Lieber, jetzt muss ich dich ganz brutal unterbrechen, weil unsere Sendung gleich zu Ende ist. Aber irgendwie habe ich eine Ahnung, dass es dir trotzdem wunderbar geht. Mir geht's sehr gut, das wollte ich nur den Leuten sagen. Man muss nur mit der Situation fertig werden. Ja. Man muss sich drauf einstellen. Okay. Man muss sich an die Haaren packen, mit dem Hund Gassi gehen und sagen, jetzt packen wir mal. Das ist ein Aufruf zum Schluss. Lieber Hermann, danke für deinen Anruf in der Technik. Markus Liebetanz, Thema morgen, erwischt und ertappt. Eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.